Hallo Leute, willkommen bei diesem neuen Format und bei uns im Second Breakfast Club. Was hat es mit dem Ganzen auf sich? Wir haben, der Björn ist an mich herangetreten. Sag mal hallo Björn. Hallo, hallo an alle. Und zwar, dass man eigentlich das ganz cool wäre, wenn man sagt, nicht, es gibt nicht nur Videocontent, sondern auch einfach einen klassischen Podcast. Und das hat für uns den Vorteil, wir können nebenbei malen, was wir jetzt auch im Moment tun. Und oder zusammenbauen, umbauen, genau. Sowas, das hatte ich gerade. Und nebenbei können wir für euch ein bisschen Content produzieren. Das Ganze soll gar nicht so in die Richtung mega kompetitiv gehen oder jetzt irgendwelche Turniere oder sonst irgendwas, sondern wir wollen allgemein einfach übers Hobby quatschen und euch eine nette Malbegleitung liefern. Genau, ja. Das wäre grundsätzlich. Einfach, ja, also war halt der Gedanke, dass man einfach dann sagt, gut, da man kann halt über bestimmte Themen einfach mal so ein bisschen diskutieren, Meinungen austauschen, ein paar Sachen mal ansprechen, wo man dann nicht immer direkt im großen Stream zu machen muss. Ja, einfach dann kann man auch vielleicht auf das ein oder andere Aktuellere mal eingehen, auf die ein oder andere neue Entwicklung oder sonst was. Oder vielleicht auch allgemein einfach mal so kleinere Diskussionen mal austragen und mal verschiedene Ansichten einholen. Genau, und einfach nett miteinander quatschen. Für uns wird das jetzt einfach eine gemütliche Malsession zu zweit sein. Wir haben auch geplant, dass sich das künftig, wenn es gut ankommt, das entscheidet ihr, ob euch das gefällt und wir mehr machen. Dann würden wir gerne Gäste dazu holen, dass wir das heißt, entweder zu dritt oder vielleicht sogar zu viert gemeinsam hier quatschen. Und so nach und nach einfach ein bisschen Spannung ins Thema bringen. Genau. Fällt dir noch irgendwas ein? Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, aber ich glaube, wenn uns da noch was einfällt, dann können wir das die Zeit, die Tage einfach nochmal reinbringen. Und schauen wir doch einfach mal, wie sich so das Ganze entwickelt, Anregungen und so weiter. Da sind wir, denke ich mal, beide sehr offen für. Genau, das ist ein Experiment. Genau, wir haben schon mal die ein oder andere Idee. Wir haben uns auch schon mal überlegt, ja, was kann man denn für Themen nehmen, wo man drüber quatscht. Aber in erster Linie wollten wir das erstmal so ein bisschen lockerer einfach angehen. Genau, das heute soll wirklich einfach mal ein Probeversuch sein, wo wir eben nur zu zweit vor allem diesmal sind, dass wir uns noch nicht damit mal reinkommen, dass wir das Ganze austesten, wie die Technik auch funktioniert. Wir haben zwar davor schon einen kurzen Testversuch gemacht, aber natürlich kann immer was dazwischen kommen und wir wollen einfach schauen, wie das für euch dann schlussendlich auch wirkt und wie eure Meinungen dazu sind, bevor wir das jetzt riesengroß aufziehen und zu viert da jetzt eine Sache machen. Ja, das muss man auch mal schauen, wie regelmäßig man das macht, je nachdem, wie viele Themen wir haben. Ich würde mal sagen, in der momentanen Situation, also ich habe tatsächlich jetzt Zeit abends. Ich meine, so viel gibt es ja jetzt gerade nicht zu tun. Und deswegen komme ich jetzt auch gerade tatsächlich durchaus verstärkt zum Hobby, weil bei mir war jetzt die Probleme die letzte Zeit. Ich habe zum Beispiel für die Bavü-Meisterschaft diese beiden Ritter ja umgebaut und angemalt. Und dann habe ich, glaube ich, fast 2,5, 3 Wochen oder so dran gesessen mit der Bemalung. Einfach weil so viel abends oft, also ich komme halt normalerweise immer abends nur zum Bemalen. So nachmittags, abends vielleicht mal. Weil morgens arbeite ich halt oder mache irgendwelche anderen Dinge. Und wenn halt dann abends irgendwelche anderen Sachen, was weiß ich, mit ja noch andere Vereinstätigkeiten und so weiter, dann kann es auch mal sein, dass man echt relativ lang nicht am Bemaltisch sitzen, sich dann so ein Projekt relativ lang hinzieht. Genau. Und jetzt ist einfach die Idee, dass wir mal miteinander quatschen, miteinander schnacken und uns einen schönen Stream dabei machen. Und je nachdem, wie viel Zeit wir natürlich in nächster Zeit haben, das wird natürlich mehr sein als sonst vermutlich einmal, werden wir das Ganze auch regelmäßiger oder unregelmäßiger bringen. Da wollen wir uns jetzt auch erstmal keinen Zwang auferlegen. Genau. Ja, so, was bist du gerade eigentlich am Malen? Fangen wir doch erstmal so an. Ich habe eigentlich gerade ein paar Sachen bei mir stehen, wo ich so ein bisschen, ich sage mal, Projekthopping mache. Und zwar einerseits ist da bei euch einen Streitwagen für den Anas zusammen. Der hat ja relativ viel bei mir stehen. Ich habe auch einen Eisenberg-Streitwagen gerade am Maltisch stehen. Den ich sofort. Streitwagen und Anas passt doch eigentlich nicht so zusammen, oder? Ja, so eigentlich nicht. Aber weißt du, ich glaube, er hat alles, aber er spielt es halt nicht. Ah, okay. Ja, der Eisenberg-Streitwagen ist von einem von uns vom Würfelorden und dadurch, dass ich nicht nur für andere malen will, sondern für mich selber auch, habe ich auch noch ein paar Galadrim, die ich eigentlich für meine BM-Armee bemalen wollte, aber jetzt fällt das ja leider mal flach. Aber ich habe mir gedacht, die BM ist ja nicht aus der Welt und vielleicht brauche ich es dann trotzdem noch, auch wenn ich auf eine andere Liste kommen sollte. Ja, das wird sowieso mal spannend zu sehen, wie sich die ganze Situation mit dem Coronavirus weiterentwickeln wird. Also, wir hatten jetzt in Bavü, das war jetzt wirklich hart an der Grenze, muss man sagen. Ich hatte auch, also ich war wirklich kurz davor, auch zu sagen, ich fahre jetzt mal nicht runter. Also jetzt wird wahrscheinlich in nächster Zeit, ich bin mal gespannt, wie es mit Hessen wird. Muss ich auch nochmal den Sven fragen. Das Wann? ist ja Mitte Mai, Okay. war das ja angesetzt, das Turnier. Das wäre jetzt normalerweise das nächste gewesen, wo ich jetzt anvisiert hätte. Ich bin jetzt auch schon dabei ich habe jetzt praktisch meine Listen schon für dieses Turnier und fange jetzt mal so ein bisschen an, auch schon mal was zusammenzubauen und anzumalen und so ein Kram. Wenn es nicht stattfindet, macht nichts, dann habe ich immerhin schon mal einfach ein paar Modelle angemalt. Sie Aber rennen einen eh mal nicht weg, schauen. also es ist immer gut, wenn man. Ja, ich wollte es sowieso machen. Also das war ja der Plan gewesen. Also ich habe jetzt hier gerade auf meinem Umbau, Bemal, Tischecken, Ding, wie auch immer, habe ich jetzt gerade, wie viel habe ich denn jetzt schon? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ich bin jetzt gerade bei dem 15. Morannon-Org umzubauen. Fleißig. Machst du da wirklich Hardcore-Umbau oder nur sowas wie Kopfwechsel, Waffenwechsel und solche Sachen? Nee, also schon mehr. Also ich habe schon 12 Stück bemalt. Das war ja wie geplant wie gesagt, für Bavü war das eigentlich angedacht, da wollte ich einfach mal Morannon-Org spielen. Das hat dann ja nicht so funktioniert, aber gut, jetzt sind die ersten 12 schon bemalt und jetzt wollte ich eigentlich noch 12 weitere bemalen für Hessen. Da dachte ich mir, komm, ich probiere es einfach mal aus, ob ich es hinbekomme, dass jede Pose nur einmal tatsächlich so vorhanden ist. Und ich muss sagen, das geht richtig. Es macht mega Spaß gerade. Also du Aber kannst diese. du machst schon, also du zwickst sozusagen die bestehenden Modelle in Einzelteile auseinander und baust das sozusagen neu zusammen. Genau, es gibt halt Okay. so ein paar Modelle, wo ich es mal mehr mache, ein paar Modelle, wo es weniger ist. Aber ich finde tatsächlich, dass es bei dem richtig gut geht, weil du hast ja diese zerklüftete Rüstung. Und relativ wenig Stoff tatsächlich. Also Das grob kann man stimmt. ja eigentlich, grob kann man ja eigentlich so sagen, je mehr Stoff du hast bei so einer Figur, also zum Beispiel die Haradrim, die normalen Plastik, also da bin ich auch ziemlich, ja, also da habe ich es irgendwann gar nicht erst versucht, groß umzubauen, weil was soll man da umbauen? Also man kann da mal sagen, gut, du machst irgendwie statt einem Bogen mal einen Speer in die Hand oder so, aber das war es dann auch. Ja, das ist Also schon zumindestens. schwierig. Das gibt es bei Leuten jetzt in Großbritannien, die kriegen es ja hin so richtig krass mit Mäntel und was weiß ich modellieren und so weiter. Nee, also. Die Frage ist ja auch, wie viel Zeit will man sich nehmen, weil schlussendlich, Richtig. also ich weiß, wie es bei mir ist, ich baue extrem gerne um grundsätzlich, aber das muss sich immer in Relation stehen, weil ich kann mich nicht auf eine Figur fixieren. Ich habe 100.000 Projekte, ich male ja meistens bis zum nächsten Battle Report, das ist ja immer meine Motivation, dass ich sage, bis zum nächsten Mal spielen muss das und das fertig sein. Und da geht es sich meistens nicht aus, dass ich jetzt eine Woche lang an einem Modell werke. Weil. Ja, es hängt so ein bisschen immer davon ab, ob ich einfach Lust drauf habe. Das Also zum natürlich Beispiel, auch. wo ich jetzt keine Lust eigentlich drauf hätte, wären so Wachen des Hofes des Brunnens umzubauen, weil im Endeffekt weiß ich genau, dass das Ergebnis relativ, ich will jetzt nicht sagen, minimal ist. Aber ich habe halt nur Wachen des Hofes des Brunnens aus Zinn bekommen. Ich habe die mir halt alle gebraucht geholt. Und da einen Kopftausch zu machen oder den zu drehen, das kann zwar schon einen coolen Effekt geben, aber ist in keiner Relation zum Aufwand. Ja. Während diese Plastik-Moranons, ich habe halt einfach von der Starterbox drei Gussrahmen und dann mache ich jetzt praktisch aus zwei Gussrahmen, also 24 Stück mache ich dann, was weiß ich, dann kommen dann am Ende so 18 Stück raus oder irgendwie so. Und bei Umbauen finde ich es halt immer cool, du hast halt direkt so ein, du hast halt ein Ergebnis. Ne? Das stimmt. Also ich muss natürlich jetzt noch die Nahtstellen und so weiter mit Green Stuff jetzt ausbessern. Aber du hast halt direkt was. Während du sagst, okay, ich male jetzt überall nur die Rüstung an, ja, dann hast du halt die Rüstung angemalt. Sieht aber auch nicht viel besser aus als Ja. vorher. Also muss sagen, umbauen ist immer so eigentlich mit der liebste Aspekt, den ich habe bei sowas. Vor allem, ich muss sagen, die Murano-Orks, die habe ich auch umgebaut viel, einfach damit ich ein bisschen mehr Posen habe und vor allem, damit ich mehr Murano-Orks mit Schild habe, weil ich habe vielen von den, denen, die das Schild schon am Modell haben, habe ich dann einfach einen Speer stattdessen in die Hand gegeben und das ein bisschen umdisponiert. Das finde ich macht echt coole Ergebnisse und macht richtig Bock. Ja, also ich muss mal schauen, wie schnell ich das hinbekomme mit dem Bemalen. Ich denke mal, ich will keine Zeit nennen. Das dauert bei mir manchmal sowieso einfach viel zu lange. Aber ich bin tatsächlich bisher, muss ich sagen, echt angetan, was so die Möglichkeiten angeht. Weil der Vorteil ist halt, also was man zum Beispiel auch mega gut umbauen kann, sind Moria Goblins. Kann man auch fantastisch umbauen, wegen diesen, weil du so segmentierte Rüstungen hast und so. Weißt du, wie ich Und im meine? Gegensatz zum Beispiel zu den Minas Tirith-Dudes fällt es auch mal nicht so auf, wenn ein Übergang jetzt nicht 100% perfekt nachmodelliert ist. Das ist bei so ganz regelmäßig runden Rüstungen ist es eher was, aber bei so Moranons ist gar kein Problem, so einen Kopftausch zu machen und so. Ich finde es auch sehr cool, zum Beispiel, mit mega wenig Aufwand kann man so zum Beispiel auch die Krieger von Minas Tirith sehr cool umbauen, weil man einfach sagt, okay, ich mache einen Waffentausch zwischen Speer und Schwert. Kriegst du plötzlich aus 8 verschiedenen Posen 12 hin. Und zwar wirklich mit minimalsten Aufwand. Das habe ich auch sehr cool gefunden. Ah, 16 Posen, so 16 Posen. Ja, was mich so ein bisschen jetzt gestört hat, tatsächlich an den Minas Tirith-Dudes, ich hatte ja, was so eine Idee gewesen wäre, praktisch Morannon-Orks zu machen in der Rüstung von den Minas Tirith-Kriegern. Ja, okay, das gefällt mir gar nicht, das ist nicht so klein. Richtig, richtig. Ich habe es dir vorhin mal da mal nebeneinander gehalten. Das geht überhaupt nicht. Ich habe jetzt auch mal hier theoretisch einen Kopf, den ich mal wo abgetrennt habe, aus Zinn. Also mit Minas Tirith-Händen, die sind ja eigentlich, die passen eigentlich von der Größe. Es sieht aber eigentlich auch bescheuert aus. Also mal so ein Minas Tirith-Schild oder so, das ist kein Problem. Oder mal so ein Speer oder so ein Schild. Aber so ein Torso, das passt überhaupt nicht. Die sind ungefähr einen halben Kopf kleiner als die Morannons, wenn du sie direkt gegenüberstellst. Das Das, ist halt ein bisschen, da ne, merkt man halt, sehen aus welchen Generationen die stammen. Es ist sowieso grandios, dass da dieser Morannon-Ork-Plastik Bausatz, was, wenn man sich das mal vorstellt. Früher gab es die ja nur mit zwei Posen. Und die sahen ja halt, die sehen sich ja ziemlich, sind, ja, ich will jetzt sagen identisch, aber sie sind ja relativ gleich. Also einfach dieses nach vorne laufen und den Speer haben. Ich weiß damals bei der, ich muss mal ganz kurz nachgucken, bei dieser Belagerung von Gondor, wie viele Morane und Ort man da überhaupt spielen muss. Die waren ja alle aus Zinn. Und das war bei den ganz frühen Erweiterungen manchmal krass, was man da theoretisch haben musste, um überhaupt die Szenarien spielen zu können. Aber wo haben wir es hier? Da bin ich jetzt gespannt, was du da jetzt raushaust. Boah, ja, ich habe hier gerade noch den alten Punkte, das alte Punkte-Ding von Boromir gerade, das Profil. Uiuiui, warte mal, mit Pferd, 180, 190, 240 hat er damals mit Banner gekostet und es hat nur 3 Zoll gewirkt. Naja, alte Erinnerung. Ja, wobei man sagen muss, die Heldenbanner sind ja allgemein deutlich cooler geworden. Ja, mussten sie aber auch, mussten sie. Na eh, weil ich finde, dass die machen so viel aus und die waren so kacke. Aber Ja, jetzt sind es ich teilweise meine, die besten Modelle. Gambling wurde damals tatsächlich, glaube ich, gespielt. Also Nein, ich hatte nein, nein. mal. Ich weiß noch ziemlich genau, wie ich angefangen habe. Ich habe mit Rohan angefangen. Und da haben wir immer alle gesagt, na, spiel bloß nicht Gambling, der bringt's nicht. Weil er Ich auch habe für sich mal. selber nicht golden hat, das war ja auch blöd. Na, ich habe in Rheinland-Pfalz mal gegen Marcel Fassbender gespielt. Ich meine, es war Marcel Fassbender. Der hatte eine Armee gehabt, die war ganz lustig. Das war Legolas. Zwei Hauptmänner, ich glaube, Erkenbrand war dabei und Gamling mit Standarte, alles beritten. Es kann sein, dass da noch irgendein random Held dabei war und das war gar nicht mal so schwach. Also das war lustig. Also wobei ich sagen muss, ich habe da zur damaligen Zeit einfach nicht mal ansatzweise kompetitiv gespielt. Also Was Nein, ich einfach, glaube, glaube ich, den größten Unterschied macht, ist einfach, dass die Heldenstandarten keinen Abzug mehr geben. ja, Das vielleicht. macht halt einen riesen Unterschied aus. Wobei, ich glaube, bei Halbarad hast du auch damals keinen Abzug bekommen. Ich meine, der hat damals diesen Zusatz gehabt, von wegen, er kann seinen Bogen immer noch benutzen. Ja, den Bogen kann er benutzen, aber im Nahkampf hat er immer noch das Minus 1. Ja. So, warte mal, jetzt haben wir hier, das war meine erste Erweiterung, die ich geholt habe damals. Belagerung von Gondor. Wo sind wir denn hier? Erst, wie viel brauche ich hier? Ah, da brauchen wir noch gar keine Morane-Orks im ersten Szenario. Okay, gehen wir mal ins nächste Szenario. 12 Morane-Orks mit Speer und Schild. Das sind Ja, vier okay. Backau. Richtig. Und was haben wir hier? 16. Sind wir schon bei Okay. sechs Packungen? Ja. Aber da sind wir schon, aber da sind wir jetzt schon bei der Belagerung von Minas Tirith, also 16 Stück. Das geht. Ah ja, okay, und hier sind nochmal das Feuer von Denethor, da sind auch nochmal 16 Stück dabei. Ja, also 16 Stück ist das Maximum, ist aber eine Ansage, sage ich einmal. Halt jetzt, heutzutage wäre es wurscht. Heutzutage ist das sowas, 16 Morans, das hat jeder. Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich das jetzt einfach mal überlege, auf irgendeine andere Einheit aus Zinn einfach. Zum Beispiel jetzt 16 Wachen des Hofes des Bruns. Also ich habe 15, aber ich spiele dir auch fast die Einheit, die ich wahrscheinlich mit am meisten spiele. Also, Ich überlege gerade. das war schon eine Ansage. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, wie alt ich damals war, Vielleicht 15, 15 Khazad-Wachen. Das wäre auch noch sowas, was man vielleicht hat. ja, 50 Khazad-Wachen waren halt schon immer das Teuerste, was man so bekommen hat. Ne? Also die besten Einheiten, meine ich, die man so bekommen hatte, die waren auch schon damals gut. Also wann ist denn dieses Buch so rausgekommen? Vielleicht 2004 oder so? Lange vor meiner Oh, Zeit. Lange da vor war ich meiner Zeit. drei, da war ich 13 oder 14. Da habe ich, sagen wir es mal so, da habe ich dieses Buch gelesen und fand es ganz cool. Und hier mal ein paar Profile und da und toll, Szenarien und so. Aber die spielen konntest du die halt nicht. Also überleg mal. Mit 13 und dann hast du da irgendwie 5 oder 6 Blister von denen. Da kostet jedes Blister ungefähr ein Zehner. Hast du 60 € nur für die blöden Morana-Orks. Ja, das ist fern, das ist, zum Glück hat sich das alles gedreht. Ja. Plastik über alles, zumindest was das angeht. Ja, nee, ich muss aber auch sagen, die kriegen ja auch mit Plastik. Also, wenn ich mir zum Beispiel hier Dernhelm anschaue oder Theoden, diese neuen Boah. Plastikmodelle, die sind schon gut. Also, Ich finde ich die meine, vielleicht. teilweise schöner als manche anderen Sachen. Also ich arbeite so gern mit diesen Plastikbausätzen, weil erstens, die sind zum Umbauen so dankbar Ja. und machen einfach auch allgemein vom Bemalen, vom Bearbeiten und so viel Spaß. Weil mit Plastik, wenn ich mir denke, ich habe jetzt gestern habe ich Elfhelm zusammengebaut. Ich habe einen Elfhelm zusammengebaut. Ich habe die Ah, das ist Krise gekriegt. der mit der hässlichen Frisur, ne? Weiß ich nicht, ob die Frisur jetzt hässlich ist, wäre mir nicht aufgefallen, aber was ihm halt einfach Kacke macht, ist, dass zum Beispiel die Hand nicht am Arm befestigt ist von Haus aus. Moment. Ah, ja, okay. Ja. Und Plastik kannst du halt auch viel einfacher kleben. Genau. Da nimmst du dann Schmelzkleber und fertig, das ist erledigt. Richtig. Ja, und Plastik kannst du halt auch, was so Entfärben-Aspekte und so weiter angeht, ist halt doch deutlich besser. Also ich muss sagen, Forge World ist natürlich, was die Detailliertheit angeht, das Resin. Das ist halt schon krass. Aber. Natürlich, wobei ich sagen muss, da steht vieles nicht mehr hinten nach. Also wenn ich jetzt ein schön bemaltes Modell aus Plastik nehme, wie den neuen Dernhelm zum Beispiel. Dernhelm ist meiner Meinung nach eines der schönsten Modelle, was Games Workshop rausgebracht hat. Ich finde vor allem die Eowyn zu Fuß. Die finde ich krass. Also aus Plastik. Eowyn zu Fuß mit dem, wenn die nicht den Helm auf hat, das Gesicht, das ist so schön gemacht insgesamt. Also ich Das finde auch Gesicht diese gefällt mir Pose zum Beispiel cool. nicht. Ich finde es tatsächlich cool. Also das hängt halt auch so ein bisschen davon ab. Manchmal verkacken es auch die Maler von GW, muss man Ja, sagen. das stimmt leider. Das stimmt leider. Wenn ich Ich mal will jetzt nicht denke, wie der sagen, dass ich es besser ganz. machen könnte, auf jeden Fall nicht, aber ja, also zum Beispiel, was ich grausig fand, war tatsächlich der Legolas. Legolas. Legolas und der Merry von dem Dernhelm-Pack. Der Merry sah aus wie so ein komischer Gnom. Das und wer Zwei auch Hobbits sind auch und komische Gnome, aber trotzdem. na, Gandalf war auch ganz, ganz schlimm. Gandalf der Weiße, wie das neue Set rausgekommen Ja. ist. Aber Das war ich auch muss auch sagen, fatal. ich mag auch diesen neuen Gandalf halt gar nicht. Mir gefällt Vor das sehr gut. allem, ich mag dieses Modell nur, wenn Pippin vorne drauf ist. Weil wenn Pippin nicht drauf ist, Ist so viel dann. Platz. Richtig, genau. Also ich finde von Gandalf das den Weißen ist tatsächlich dieses Modell mit den steigenden Schattenfell. Das ist das Schönste, das stimmt, aber das Das kriegst du finde da ich mit leider nicht. Abstand. Oh, ich bin so froh, dass ich das. Ich habe das mal in der Handelsgruppe habe ich gesucht und wollte das haben. Und hat gemeint, hier suche ich. Und dann hat einer gemeint, ja, er hat's. Und er würde gerne da Figuren tauschen. Habe ich gemeint, was suchst du denn? Und da hat er zu dem Zeitpunkt Seestadthauptmann und einen Hauptmann von Tal gesucht. Und die hatte ich beide noch über gehabt. Und da habe ich die beiden. Und warte mal, dann habe ich, glaube ich, noch einen berittene Wache von Unreleased. Die drei Sachen habe ich getauscht gegen den Gandalf und ein. Was waren da noch dabei? Was habe ich noch bekommen? So ein Zinnkommando der Gundabad Schwarzschilde tatsächlich. Trommler und ich meine, Hauptmann war dabei. Ja, das war ein ganz guter Tausch, muss man sagen. Für ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt, wobei der Hauptmann von Tal ist schon selten jetzt. Denn zur damaligen Zeit war er richtig selten. Also da war er out of production tatsächlich. Ist er jetzt auch noch, Zum oder? ich sehe immer noch. Glaub schon. Weiß nicht, also das war der Vorschlag von ihm gewesen und ich dachte mir ja geil, mir war es sogar ziemlich egal, ob der Gandalf aus Zinn ist oder nicht. Das habe ich dann später erfahren, dass der tatsächlich aus Zinn ist. Das war richtig cool. Also Gab es es denn ist aus ein, Feincast? ja, der war das Zinn und später war der aus Feingast. Okay, ja. Wobei ich dir sagen muss, der ist aus Zinn. Boah, das ist ein Modell, ein sehr fragiles Modell, vor allem der Stab von Gandalf. Das ist aber bei allen Gandalf-Modellen so, die aus Zinn sind. Ich finde, das ist ein Riesenproblem, dass der nichts aushält. Ja. Aber es ist so ein cooles. Das Profil müsste billiger oder spielbarer sein. Ich würde Gandalf den Weißen. Das Profil, ich mag dieses Modell, aber irgendwie. Ich mag Ah. auch ich mag ihn von der Lore her auch so gerne, weil er passt einfach so gut, wenn du es da überlegst, der führt jetzt Minas Tirith an, das passt vom Ja. Gesamtbild so gut und dann kannst du ihn aber eigentlich nicht spielen. Ja. Es liegt halt einfach daran. Es ist noch nicht mal, dass er. Also das Problem ist. Wenn so ein Spiel 7, 8 Runden gehen würde oder noch länger, weißt du? Okay, vielleicht irgendwann mal ab einer gewissen Punktzahl, aber meistens geht ein Spiel gar nicht mal so lang. Und dann ist es halt dann, ja, immer so ein bisschen fragwürdig. Wo ich mir halt so schwer tue, ist vom Pricing her, ist er halt teurer als Aragorn, aber liefert nicht mehr. Ja, die Sache ist, dass du, wenn du ein, du musst, kannst eigentlich nicht mit Aragorn vergleichen, sondern ihn mit, sagen wir mal, einem Hexenkönig vergleichen. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Also mit einem Zauberermodell, was eben die gleiche Preisklasse hat und ein voll ausgerüsteter Hexenkönig kommt ja ungefähr so langsam mal in diese Preisklasse rein. Da ist aber der Und Hexenkönig um Welten besser. ja, natürlich. Und dann merkt man dann halt auch, was das Problem bei Gandalf eben ist. Natürlich sollte er nicht einfach nur ein Hexenkönig der guten Seite sein. Aber die Sache ist halt, sobald der Gegner zwei Nazgul hat, wird der, und das muss auch nicht mal ein Hexenkönig sein, hat Gandalf einfach Probleme. Weil da muss er zaubern und zeitgleich sich auch noch verteidigen. Natürlich kann er direkt einen Resistenzstärken auf sich machen. Dann kann er noch ein blendendes Licht auf sich machen. Ja, aber das Problem ist halt einfach, dass dann schon zwei Runden rum sind. Ja. Weißt Was halt ihm, finde ich, auch gut tun würde, wäre, wenn er eine dritte Attacke hätte. Sicher, er hat schon zwei Attacken, das ist für einen Magier eh schon viel, das muss man ihm schon sagen. Aber Ich weiß nicht, ob ich den so Nahkampf mache. Ich fände es cool, wenn du sagen würdest, okay, er hat zum Beispiel, er kann, also ich fände es einfach cool, wenn man sagen würde, er könnte irgendwie pro Spiel ein oder zwei Zauber kanalisiert ansagen, die automatisch gelingen. Also wie bei Thranduil. Der Gegner kann natürlich noch versuchen zu widerstehen. Einfach, dass du, weil das Problem ist, dann kannst du halt sagen, okay, du machst jetzt blendende Licht oder so weiter und setzt einen Hellenturm. ein. Oder du machst dann mal hier diesen kanalisierten Stoß, aber ich würde ihm irgendwie mehr Impact aufs Zaubern geben. Oder Dass er halt das, auch den aber Würfel noch wiederholen darf. Auch. wobei ich sagen muss, der Gandalf hat halt, finde ich, so vom Ding her nie wirklich viel gezaubert. Das siehst du nicht, so dass er viel zaubert. Aber der ist Zum halt. König auch nicht. Na, ja, aber der hat zumindest, dein Stab ist zerbrochen, das hat man im Film gesehen. Ja, wow. Ja, ich verstehe, was du meinst. Die Magie bei Herr der Ringe ist ja generell sehr, die wird ja eigentlich kaum erklärt. Die gibt einfach. Ja, und meistens eigentlich nur so als ein bisschen Deus Ex Machina. Aber so richtig erklärt wird sie selten. Sie funktioniert ja so ein bisschen über Stimmen, über Musik. Aber, ja. Geh gerade dabei, diesen Ork. Guckt jetzt mal in die andere Richtung. So. Ich war jetzt ganz brav, ich habe gerade den Streitwagen gebürstet. Der ist jetzt als der ganze mal Silber. Naja, ich bin einfach mal gespannt. Ich habe jetzt mal ein bisschen Bock auf Mordor, aber halt. Also jetzt nicht das Klassische. Also was heißt Klassische? Also ich habe hier keine Angst, ich werde jetzt nicht mit einer. Ich habe jetzt keine Lust, mit so einer 0815-Liste anzukommen. Zumindest momentan nicht. Wie sollte die ausschauen, deiner Meinung nach, eine 0815-Morderliste? Ja, also halt Hexenkönig und schwarze Numenora. Und dann vielleicht noch einen Gorbak oder sowas und oder so, ja. Ja, was heißt 0815, zumindest so wie ich es jetzt in letzter Zeit wahrgenommen habe, wenn ich dagegen gespielt habe. Mordor hatte eigentlich immer den Hexenkönig. Ja, ohne den geht es im Moment scheinbar nicht. Ja, und ja, ich meine, ich finde den Hexenkönig im Film halt echt super cool, aber das ist vermutlich so das Monster auf der, oder das Modell auf der bösen Seite, gegen das ich bisher am häufigsten gespielt habe. Ja, der wird halt einfach jetzt auf und abgespielt. Die Problematik ist, dass du halt wenig anderes auf der bösen Seite hast, wo du gegen die guten Sachen ankommst. Und er hat halt einfach das Potenzial, dass er auch gegen zum Beispiel einen Aragorn gewinnen kann. Ja, wobei man sagen muss, wenn du einen Aragorn auf der gegenüberliegenden Seite hast, es ist halt immer die Sache, willst du wirklich mit Aragorn in den Kampf gehen oder reicht es nicht einfach, den nur auszuschalten? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, ich habe böse und ich habe einen Glorfindel am Start, dann überlege ich mir natürlich dann, okay, lohnt es wirklich Ressourcen auszugeben und Glorfindel auszuschalten oder gebe ich dem einfach pro Zug irgendwie einen Krieger oder so und schnetzel dafür die restlichen Truppen weg. Ja, wobei, dazu muss ich eine Sache sagen. Das ist schon wieder Turnierdenken. Das ist, ja. Nicht, das ist nicht das, wie ich unbedingt jetzt daheim spielen will. Daheim. Natürlich spiele ich auf kompetitiv und sowas, aber wenn ich einfach zur Gaudi spiele, dann will ich den gegnerischen Armeeanführer killen. Da will ich immer eine auf die Nuss gehen. Ja, dann ist es einfach. Da gehst du einfach hin, machst heroischen Hilfe und kochst auch das Schönste. Ich meine, das hatte ich ja, genau so eine Situation hatte ich beim Turnier gegen Björn König. Da bin ich auf und zugelaufen bei Erobertes Lager und da hat er mir ungefähr ein Drittel meiner Armee weggehauen und dann dachte ich mir, gut, ich muss jetzt, bevor ich unter 25 bin, muss ich irgendwelche Punkte nehmen. Ach komm, dann versuche ich halt eben auf gut Glück Thranduil umzubringen. Normalerweise hätte ich das nicht gemacht. Normalerweise wäre ich nicht mit Gorulf und Zuladan an Thranduil ran, um auf gut Glück zu hoffen, dass ich einen Nahkampf gewinne und Thranduil wegschnetzeln kann, weil es wird wahrscheinlich selten funktionieren und ich begebe meinen Anführer in Gefahr. Hier war es aber so gewesen, dass die ersten zwei, drei Schussrunden dermaßen mies für mich gelaufen sind, dass ich eigentlich keine andere Wahl hatte und dann mal so eine Verzweiflungsaktion gebracht habe. Und das ist halt genau das passiert, was man erwarten kann. Erstens habe ich in der ersten Runde den Hieb verkackt, in der zweiten Runde hat Thranduil eben mit der Elbenklinge den Roll-Off gewonnen und in der dritten Runde habe ich nicht hoch genug gewürfelt. Also so eine Gefahr läuft halt immer. Aber bei Elbenklingen bin ich da immer vorsichtig und bei Aragorn ist es ja noch viel mehr. Ja, aber ich meine, ich wollte damit einfach nur sagen, es ist halt auf der bösen Seite echt schwierig, was aufzustellen, was schnetzeltechnisch auch Spaß macht. Ja, deswegen will ich mal Chakrat ausprobieren. Den finde ich ganz cool, beziehungsweise allgemein muss ich sagen, ich mag in letzter Zeit sehr die Monster der bösen Seite, also so eine Spinnenkönigin, ein Trollhauptmann. Das macht ja schon Bock. Genau, sowas hatte ich halt überlegt gehabt. Ich würde ganz gerne mal Mordor so ein bisschen abseits von, also schwarze Numenore sind eine coole Einheit, die sind echt stark, aber ich mag sie vom Stil einfach nicht. Ich mag sie einfach nicht, die Modelle. Und sonst spiele ich sie auch nicht. Was willst du stattdessen nehmen? Moranons, die sind cooler. Okay. Ja, Ja, also das ist eine solide Antwort, aber. ich finde so Moranons eigentlich so vom Style her, ich finde die ganz cool, muss ich sagen. Und das Geile ist halt, du kannst aus Moranons, das Problem ist bei schwarzen Numenorern, dass sie halt auch einfach nur zwei unterschiedliche Posen haben. Oder drei. Drei Posen, aber die kannst du nicht wirklich umbauen. Das heißt, du hast dann plötzlich so eine Klonarmee. Das sieht bei Elben ganz cool aus, bei so Wannabe-Bösen wie den schwarzen Numenorern, nee, weiß nicht. Okay, ist wahrscheinlich Geschmackssache, ob es einem gefällt. Halt, Bestimmt. ich muss auch sagen, ich habe keine originalen schwarzen Numenorer, das macht sicher auch nochmal aus. Ja. Ja. Aber gut, das ist tatsächlich mein Problem, was das angeht. Das ist eine Philosophiegeschichte. Wahrscheinlich war jetzt das Turnier vermutlich das letzte, zumindest für ein, zwei Monate. Ja, ziemlich sicher. Gefühlt Vielleicht auch noch ein zumindest. bisschen länger. Wie war es sonst so im Großen und Ganzen? Wie gesagt, wir wollen jetzt kein Turnier, wir wollen jetzt da keinen Ja. Turnierbeitrag draus machen, aber kurz einfach mal zum Erzählen, was war, wie war es? Ja, also insgesamt muss man sagen, es war ein sehr entspanntes Turnier. Man hat halt gemerkt, dass es eigentlich, also es war ja eigentlich für 50 Leute ausgelegt und im Mhm. Endeffekt waren nur so 36 dann da. Und von diesen 36 war der Spielerschnitt, also was so das spielerische, taktische Level angeht, das war sehr hoch, muss man sagen. Das hat halt, das muss man dann wissen, wenn man so ein bisschen sich später mal anschaut, wer das Turnier so gewonnen hat und so weiter, dann versteht man auch, dass so einige Leute eher auf Plätzen gelandet sind, die man jetzt vielleicht nicht so direkt erwartet, weil die sich sehr schnell im Mittelfeld neutralisiert haben. Aber es war ein sehr lockeres Turnier, muss man sagen. Man hat auch gemerkt, dass einige Leute das dann nochmal so richtig genießen, weil klar war, dass das halt erstmal das letzte Turnier sein wird für einige Zeit. Und die Platten waren schön, muss man sagen. Ich glaube, da hat der Vielleicht Lukas kommt. eh ganz schön Gas geben. Ja, ein, zwei Steine mehr hätte ich ganz cool gefunden. So ein bisschen mehr Schutz vor Beschuss, aber das ist schon ja mein höhere Niveau. Ich bin sowieso jemand, der gerne mehr Gelände hat, aber da waren sehr, sehr nette Details. Also mein Highlight war tatsächlich, es war so eine Auenlandplatte, und da war das Fest von Bilbo Beutlin und da waren als Feuerwerkskörper, kennst du diese komischen Glitzerdinger, die bei Eisbechern manchmal drin sind? Diese so ein bisschen wie Boah. Lametta aussehend. Nein, kann ich mir gar So. nicht vorstellen. Ah, das sind praktisch Holzstiele und da sind so kleine Plastikfäden oben dran, die wie so ein Püschel da Ja, ich oben weiß schon nicht. dranhängen. Ah, so meinst du. Okay, ja, das kann ich, weiß ich. Genau. Und die waren dann auf so einen Draht drauf montiert und das war dann das Feuerwerk. Das sah richtig cool aus. Also das war Das mal glaube ich, tatsächlich das mein ist eine Highlight. gute Idee. Ja. Nee, Halt, okay, wer feuert noch, wenn mitten eine Schlacht im Gange ist, aber die Idee ist cool. Ach, ja, also. Nee, aber ich muss sagen, das wirklich schön gewesen. Ja, also insgesamt war es halt ein Turnier gewesen, was extrem beschusslastig halt war. Ja, das Also habe das ich mir schon im Vorhinein gedacht. ich hatte ja auch, ich wollte ja eigentlich auch ein Katapult spielen, aber da waren es ja bei mir die Isengard-Leute gewesen. Ja, also ich meine, also ich muss zum Beispiel im ersten Spiel direkt gegen Pascal Wibber ran. Das hat mich sehr gefreut, weil gegen Pascal macht es eigentlich mit am meisten Spaß zu spielen. Das ist immer sehr entspannt und immer sehr herausfordernd. Und das war ein extrem cooles Spiel, muss man sagen. Also das Highlight für mich war gewesen, dass Frasco, ich glaube, im Zug 3 oder so Aragorn abgeknallt hat. Stark. Im Nahkampf habe ich einen heroischen Nahkampf an Zielgenauigkeit angesagt und dann schön durch drei Nahkämpfe durch mit zwei weiteren Uruks auf Aragorn abgezielt. Ja, das funktioniert. Das kann schon mal was raushauen. Ja, also das Gute ist halt, dass du mit mit den heroischen also gar nicht realistisch, dass du halt triffst, was relevant ist. Weil im Endeffekt, wenn du durch drei Nahkämpfe triffst, irgendwann ist dann, denke ich mal, schon ein Ziel dabei, was ganz cool ist. Und Sicher. wenn der Gegner eh angeritten ist, weil den Roloff gewonnen hat mit seinen Bruchteilrittern, dann sind die Uruks meistens in der vorderen Front sowieso toten Männer. Ein eigener von dir stirbt, ist ja auch egal. Also, und Kollateralschaden. richtig, genau. Ja, was war noch so ein Ding gewesen? Ach, das zweite Spiel, Michael Schenkel, da Da habe ich mega Pech gehabt. Habe ich im dritten Zug schon den zweiten Volltreffer im Katapult reinbekommen, meine Truppen. Das Trotz ist hart. Das heißt, der hat zweimal die Doppel-6 gewürfelt. Fett. Bösartig, bösartig. Da ist aber auch wirklich so ein, das kann doch nicht wahr sein, durch die Halle durchgeschallt tatsächlich. Also, boah, das war was, wo ich dachte, ey, ihr wollt mich doch jetzt hier gerade veräppeln. Das sind doch dann auch immer die Situationen, die tun dir ja sogar als Gegner leid. Ja. Da hast du sogar als Gegner schlechtes Gewissen, weil das gerade läuft und du jetzt schon wieder getroffen hast und schon wieder das gemacht hast und du denkst dann, ah, eigentlich will ich es gar nicht mehr treffen, aber du kannst ja auch nicht einfach aufhören damit. Ja, ich muss aber sagen, das war dann auch immer noch ein spaßiges. Ich habe sogar noch gebrochen bekommen, es ist jetzt 10-7 ausgegangen, also es war dann doch nicht so deutlich, wie man es vermuten könnte, aber das war so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich da, okay, cool. Irgendwie, Spiel geht 10 Minuten und ich habe schon verloren. Ach. Aber, ja, also ich muss sagen, es war ein schönes Turnier. Es war zwar für mich vom Ergebnis her das schlechteste Turnier überhaupt. Also. Das war es, glaube ich, für ein paar Leute. Also Platz 25, aber ich glaube, so schlecht wie ich hat kaum einer von den jetzt irgendwie, die sich so in den oberen 10, 15 Plätzen eigentlich bei T3 befinden, abgeschnitten. Das war auch, aber ich muss sagen, es war im Endeffekt, waren sehr alles sehr spannende Spiele und das ist eigentlich immer so das Wichtigste bei der ganzen Sache. Spaß machen muss am Schluss. Ja, ich finde halt, es war eigentlich bei allen Spielen tatsächlich spannend gewesen. Also sogar das 12, ich habe gegen Björn König 12-0 verloren. Das lag halt auch einfach wirklich, wir hatten Stürm das Lager, ich musste auf ihn zumarschieren oder ich bin halt auf ihn zumarschiert, weil ich auf Sieg gespielt hatte, ich hätte auch oft, einfach hinten bleiben können und sagen, gut, dann gebe ich mich in den Unentschieden zufrieden, bin halt nach vorne, es waren dann zwei, drei ziemlich verheerende Schussphasen für mich, wo ein Drittel meiner Armee tot war, und trotzdem war es eins, sagen wir mal, im vorletzten Zug hätte es sein können, dass ich das Ding noch gewinne. Weil, oder zumindest also gewinne, beziehungsweise sogar unentschieden. Also die Sache war gewesen, dass ich fast auf 25% war, also nur noch 10 Modelle. Ich hatte einen Uruk hatte ich bei ihm im Lager, er hat bei mir gar keinen Lager gehabt. Er hatte mich gebrochen, ich ihn natürlich nicht. Und dann war halt noch der Kampf Thranduil gegen Suladan. Jetzt war es so gewesen, er hat die Ini gewonnen und hat mit Thranduil sein hier Zorn der Natur gemacht. Ja. Da habe ich gesagt, gut, ich würfel alle drei Würfel mit Suladan zum Widerstehen, habe halt eine 1-1-3 gewürfelt. War natürlich phänomenal. Dann ist halt Suladan gegen Thranduil fertig. Und ich dachte mir so, oh nee, also ich hatte zwar das höhere Card mit Hieb, aber habe keine 6 gewürfelt. Er schon. Yay. Und ja, das war dann auch fantastisch. Dann war Suladan tot. Und dann ging es halt darum, dass noch drei Modelle sterben müssen von mir. Und dann wäre es zu Ende und dann wäre es ein 6-6 gewesen. Und ich habe halt überall Step angesagt, also wo ich dann diesen Stärke 2 Hit bekomme. Ja. Ich habe keine einzige 6 gewürfelt dabei. Es hat niemand gestorben. Und es sind halt effektiv zwei Modelle nur gestorben und nicht die drei, die ich gebraucht hätte. Im letzten Kampf hat ein Waldritter einen Uruk von mir mit Schild angeritten, gewonnen. 4 Verwundungswürfe gemacht und nur eine 5 geschafft. Reicht das nicht? Nein, der hat V6. Und ja, aber ein Uruk hat doch Stärke 4. Ja, nee, aber der Düsterwaldreiter hat ja gewonnen und hat ihn niedergeritten und hat dann vier Attacken praktisch auf den Uruk gemacht und das also Björn König musste die Verwundungswürfe machen und hätte er die 6 gehabt, wäre das Spiel sofort vorbei gewesen, weil wäre ich auf 25% und dann wäre es in 6-6 gewesen, aber die kam halt dann nicht. Und das war so frustrierend in diesem Game, also das war wirklich so das Spiel, was wirklich frustrierend war, weil so alles nicht funktioniert hat. Kennst du das, wenn du relativ schnell in Rückstand gerätst und die ganze Zeit versuchst, das wieder aufzuholen und alles, was du eigentlich dir so an Plänen innerhalb eines Spiels so überlegst, so Strategien, was könntest du jetzt machen, wo kannst du dich jetzt hinbewegen, alles funktioniert nicht, gar nichts. Ich glaube, das ist ganz klassisch Murphy's Law. Alles, was schief gehen kann, geht schief, weil ich glaube, das machst du unterbewusst schon teilweise. Ich glaube, du bist so fertig einfach durch diese Situation und umso mehr dir passiert, umso mehr Fehler machst und umso mehr verkackst du das Ganze. Naja, was heißt VK? Ich kann den Würfel nicht wirklich beeinflussen. Da war zum Beispiel, Thranduil war relativ weit vor. Ich dachte mir, gut, es ist eine gute Sache, wenn ich mit Lurz links die beiden, also links halt die Wachen von Thranduil wegschnetze. Damit ich aber ein höheres K habe, habe ich halt einen Hieb angesagt, ne? Damit ich die beiden Wachen wegmache und nächsten Zug noch zwei, wird den Hieb vollkommen rechtfertigen. Ich hatte genug Heldenpunkte in der Liste. Ja, Lurz würfelt eine 1. Super. Mein Gott, so Spiele hat man mal immer, ne? Deswegen, ich sehe das auch da ganz entspannt. Nervig ist halt nur jetzt für viele wahrscheinlich, dass Bayern einfach nicht klappen wird. Das frustriert mich natürlich auch ziemlich, aber dann muss man durch. Da appelliere ich eh nochmal an alle. Das Turnier ist ja nicht abgesagt, sondern es wird nur verschoben. Das heißt, erstens großes Danke natürlich an die Jungs von den Bayern, weil die machen sich damit natürlich einen Mörderaufwand, dass sie sagen, sie verschieben das Ganze. Das muss man jetzt einmal so machen. Und gleichzeitig für euch da draußen schaut es trotzdem soziale Kontakte einschränken, so gut wie es geht. Und Jetzt abgehakt mit dem Turnier. Mal schauen, was beim nächsten Mal ist. Jetzt habe ich, ich habe fünfmal jetzt Isengard gespielt in dem Turnier. Meine tolle Gondoliste durfte ich nur einmal auspacken. Und jetzt reicht mir Isengard auch mal wieder für wahrscheinlich die ein oder andere Zeit. ja, aber ist doch auch mal wenigstens was anderes als deine sonstigen Sachen. Naja, Moria Angmar kann ich jetzt auch nicht mehr spielen. Ja, mi, mi, mi, mi. Hier nix, mi, mi, mi, mi, mi. Wohl, mi, mi, mi. Gut, Berechtigte Kritik nennt man das. ja, ich kommentiere Er das jetzt ist gar nicht. Ja. wahr. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht nötig gewesen wäre, den Schatten so zu nerven, wie sie es gemacht haben. Vor allem einfach, dass auch nicht alle Modelle in Angmar vom Das ist Schatten das profitieren. Hauptproblem. Das ist das einzige Problem, wo ich sage, da haben sie wirklich einen Fehler gemacht. Beim Rest lässt sich diskutieren. Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, es war nicht overpowered, den Schatten mit Moria zu machen. Das war stark, aber im Vergleich zu, was weiß ich, Hexenkönig oder so, war das. Das Problem ist ja, dass sie nicht nur mit dem verbündet haben, sondern dass er einfach überall war. Nein, das stimmt einfach Ja, nein, gar nicht. in Deutschland nicht. In Deutschland nicht. Ja, aber ich Es sehe es dann geht, natürlich auch. du darfst das jetzt, du siehst das jetzt rein die deutsche Community, aber wenn ich mir zum Beispiel an die ETC denke, was da teilweise für Kombis mit einem Schatten gekommen sind. Dann soll man einfach rote Bündnisse verbieten, aber warum muss man insgesamt dann die Regeln angreifen, wenn man das wegmacht? Das ist eine Diskussionsgeschichte, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt einfach unberechtigt war. Das würde ich tatsächlich doch. Ich glaube, da haben sie den Bannhammer einfach zu krass geschwungen. Meines Erachtens einfach, weil da Vielleicht zu müssen. sehr, aber nicht, aber vielleicht übertrieben, aber nicht unberechtigt. Sagen wir es so. Übertrieben, aber nicht unberechtigt. Ich würde sagen, auch unberechtigt. Wenn man einfach sagt, rote Bündnisse sollten generell verboten werden, dann tust du tatsächlich niemanden wirklich damit großartig einschränken. Ich habe im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie es in England ist, aber ich habe mir also ab und zu mal habe ich mitbekommen, wie die Turnierverteilung in England war, also was so Bündnisse angeht. Und da waren auch immer nur so fünf, sechs rote Bündnisse oder so. Man kann jetzt nicht sagen, dass da eine Schwemme an roten Bündnissen waren. Und ich habe auch insgesamt auf dem Turnier bisher ein einziges Mal gegen rotes Bündnis gespielt. Nur ein einziges Mal. Aber da sind Also. wir wieder bei dem Punkt, du sagst ja selber gerade, dass einfach anders reguliert werden hätte sollen. Das ist ja genau das, was ich sage. Sie haben den Bündnishammer berechtigt geschwungen, weil der Schatten zu viel gespielt wurde, aber zu viel, dass der Schatten alles abbekommen hat. Das meine ich ja damit. Das hätte man vielleicht anders lösen können, aber es ist nicht unberechtigt, dass er geschwungen wurde. Es ist vielleicht unberechtigt, dass der Schatten so viel abgekriegt hat. Es ist super viel unberechtigt, weil im Endeffekt hast du hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Du hast letztendlich Angmar an sich geschwächt und du hast auch Moria massiv geschwächt. Und nur damit du sagen kannst, gut, Angmar, der Schatten wird nicht mehr rot verbündet, das ist ungefähr genau das, was sie halt mit dem alten Errata mit der alten Errata-Änderung da gemacht haben, von wegen, wir wollen thematische Bündnisse machen und nicht mehr Zier dann überall haben. Ach komm, tun wir doch letztendlich alles sozusagen unspielbar machen. Ja. Also ich muss sagen, beim letzten Errata sind sie sehr, sehr übers Ziel hinausgeschossen. Und es wundert mich auch, dass sie sich auf den Schatten so eingeschossen haben, aber Galadriel Lady of Light einfach so in Ruhe gelassen haben. Ja, das liegt aber daran, das weißt du, das muss man ja sagen, die Engländer, wo halt auch die Regelschreiber sitzen, sind von der Meta her circa ein Jahr hinter uns. Sie sagen, die behaupten was anderes. Ich weiß, dass sie es behaupten, bei denen wird die Lady of Light jetzt anfangen, weil wenn es da anschaust, zum Beispiel die Gewinnerin vom letzten hat Lady of Light mit Boromir gespielt. Das war so eine Scheißliste. Die ist so schlecht gewesen. Das wird am nächsten Dienstag kommentiert. Am nächsten Montag, Entschuldigung, da habe ich nämlich mit Marvin gemeinsam den Stream. Das Stream beim Spielkartell. Und da ist das Thema die Listen dieses Turniers. Und wieso die bei uns nicht so funktionieren und alles. Und wieso die dort aber schon funktionieren. Ja, das dürfte vielleicht ganz interessant sein. Ohne es jetzt näher. Als ich die gelesen habe, ich musste so laut lachen einfach. Ja, nein, es ist sehr speziell, aber wie gesagt, da wollen wir dann am Montag gehen wir da drauf ein. Freut euch schon mal, wenn ihr dabei sein könnt. Es wird sicher ein cooles Thema und wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet, da kann man auf jeden Fall machen. Und wir sollten jetzt, glaube ich, von diesem Hassthema ein bisschen weg, weil ich glaube sonst... Oh, was heißt Hassthemen? Da gibt es auch ganz andere Hassthemen. Ja, aber der Raginger kommt gerade raus. Nö, warum? Ich meine, das ist ja prinzipiell, das ist ja durchaus begründet, was ich sage. Nein, eh nicht, aber man merkt, die Stimmung wird ein bisschen angespannter gerade. Was? Nein. Nee. Das können dann die Zuschauer entscheiden. gut, machen wir einen Themenwechsel oder gehen wir ein bisschen weg vom Turnier, dass wir noch was anderes ansprechen, weil wir reden ja doch schon ein Weilchen. Ich habe überlegt, ein Thema, was ich noch gerne ansprechen würde. Hast du die Rohirrim von The Vale Miniatures gesehen? Ja, ich habe sie mir sogar schon bestellt. Ah, okay. Dann kann ich mir deine Meinung ja vorstellen. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja von Daval den Radagast. Den habe ich letztes Jahr in Bavü bekommen. Der ist toll, den finde ich toll. Ja, also sagen wir es mal so. Im Vergleich zu dem Modell, was GW rausbringen würde, wenn es einen Radagast auf Pferd geben würde, ist er halt einige Stufen drunter. Also wenn du mal den Vergleich ziehst mit dem Radagast auf Pferd von Daval und vergleichst mit Radagast auf dem Schlitten, da sind halt die Strukturen viel zu glatt, vom Mantel auch, du hast deutlich weniger Details, das Gesicht, du siehst einfach viel mehr, wie das Ding sozusagen am Computer entstanden ist auch. Aber es ist okay. Also, aber du musst, also da muss man schon, man muss malerisch, also es gibt, je detaillierter eine Figur ist, desto einfacher ist es, ein gutes Ergebnis bei rauszuholen. Ja. Klassisches Beispiel sind zum Beispiel die Eisenbergzwerge. Die sind so detailliert, es ist relativ entspannt, da eigentlich eine gut aussehende Armee rauszubekommen. Während es zum Beispiel bei so Modellen wie die Elben vom letzten Bündnis, da ist es halt echt schwierig. Da eine gut aussehende Armee zu machen, also mit den Plastikmodellen, schwierig. Und genauso ist es auch bei dem Radagast. Aber die Modelle von den Rohirrim, die ich jetzt gesehen habe, die waren vom Detailgrad sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wenn die wirklich so aussehen, wie die Bilder es versprechen und von der Scale tatsächlich passen, und ich meine, Radagast passt von der Größe, deswegen gehe ich davon auch aus, dass die das hinbekommen. Da bin ich da sehr froh, weil die Rohirrim von GW, Ja, wobei ich wirklich sagen muss, sie sind vom Detailgrad her, finde ich die von The Vale sehr spannend, auch von dem Ganzen, wie es gemacht worden sind. Aber wenn ich mal denke, was in letzter Zeit, ich habe es in der britannischen Gruppe gesehen, also in der englischen Gruppe, da hat es ein paar Umbauten von den klassischen Rohirrim gegeben. Und die stehen dem The Vale, finde ich, nicht viel nach. Und da kommen wir zu dem Punkt, wenn du dir ein bisschen Zeit investierst, kommst du bei den originalen Modellen auf was Ähnliches. Nee, kommst du leider nicht, weil das Problem ist, was heißt nee, kann man so nicht grundsätzlich sagen. Ich hab auch diese Umbauten gesehen, sehr auf. Also, ich muss sagen, wenn man mal zum Beispiel so Moranon-Orks umbaut, das ist jetzt nicht so das Problem, aber wenn man halt schon anfängt, dann so eine Kettenhaube zu modellieren über den Kopf und die Struktur zu machen. Oder also die waren sehr aufwendig umgebaut, fand ja, ich. Ja, das auf jeden Fall. Genau, und das kann halt nicht jeder. Und aber jeder auf jeden Fall nicht, das würde ich, da gebe ich da vollkommen recht. Aber ich finde halt wirklich 60 Euro für die Modelle eine extreme Ansage. Sind sie. Das definitiv. Ich habe auch erstmal geschluckt und dann dachte ich mir so, ey komm, ich gönn's mir, weil ich wollte jetzt eh demnächst Rohan spielen. Und das muss halt jeder für sich entscheiden, ob der Preis, also ich finde es extrem teuer, stimmt. Deswegen erwarte ich auch eine gute Qualität von der Sache. Wenn es nicht ist, dann ist der Wahl für mich halt gestorben. Ist halt so. Die Sache ist, dass zum Beispiel bei den Rohirrim, Plastik-Rohirrim, für mich immer ein großes Ausschlusskriterium einfach die Pferde sind. Also das fand ich auch schade bei dem Umbau in der British Hobbit League, dass, dass der nicht irgendwelche anderen Pferde, was das hier um Paraminiatures oder so genommen hat, weil ich finde es immer noch eine Frechheit tatsächlich, vor allem bei den königlichen Fachen von Rohan, die sind teurer geworden und haben genau die gleichen Plastikpferde wie die normalen Krieger. Das stimmt. Erkenbrand, genau das gleiche Plastikpferd. Eomer, auch das gleiche Plastikpferd. Theotrit, die haben alle genau das gleiche Pferd. Und ach nee, also ich glaube, das wäre GW. Ich weiß, die sind gewinnorientiert und so, aber neue Pferde müssten echt mal her. Und da gebe ich dir nur recht. Neue Pferde sind. Was mich natürlich ein bisschen einfach, ich tue mir immer sehr schwer, wenn ein Plastik, also ein Alternativmodell deutlichst teurer ist als ein Original, weil ich finde es halt immer schwierig, wenn man sich halt doch den Gedanken hat, wir spielen das und das Spiel. Da hat für mich immer noch das im Kopf eingebrannt, ein Alternativmodell soll das gleiche kosten oder nicht mehr. Ja, es kommt so ein bisschen auf die Qualität drauf an, tatsächlich. Wenn es wirklich nur, also, ja, im Endeffekt sind die Alternativmodelle ja selten wirklich viel günstiger. Also wenn du dir zum Beispiel, also und jetzt, damit meine ich jetzt genau die Alternativmodelle, die ganz klar auf das Herr der Ringe Tabletop-System ja zugeschnitten sind. Also jetzt nicht, dass man sagt, gut, ich spiele irgendwelche, was weiß ich, Ritter von Fireforge oder sowas. Und ich weiß, Schüssmens, ja. Genau. Und wenn du dir zum Beispiel die Preise bei Unreleased Miniatures anschaust, günstig sind die nicht. Nein, die absolut nicht. Auch regelmäßig in der Qualität. Das ist vollkommen richtig. Aber es ist immer noch nicht so weit weg vom Original wie das halt jetzt. Das stimmt. Aber ja. Ja, also die sind schon sehr teuer. Also ich muss auch gestehen, ich finde Unreleased zu teuer für das, was sie meistens liefern. Nichts gegen Unreleased, ich muss sagen, ich mag grundsätzlich die Firma sehr gern, ich mag auch ihre Produkte in vielen Fällen, aber für das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt leider meistens nicht. Und ja, das Problem ist, also Unreleased hat mich jetzt echt enttäuscht, was die, hast du mal die Scale gesehen, also die Größe von den neuen Rohan-Modellen? Was genau meinst du? Achso, dieser Helminger-Verschnitt. Richtig. Hast du das schon gesehen? Nicht im direkten Vergleich. Ich schick dir mal was. Der Tobi hat mir das nämlich mal geschickt. Also Scheid. Warte mal, wo hab ich's? Weil die sind halt auch einfach, oh, eine Überraschung, einfach mal klein. Aber bei ihnen ist ja leider alles klein. Ich verstehe es nicht, wieso. Ja. Ich verstehe, das ist eine Riesenproblematik. Ich verstehe nicht, wie es jedes Mal passieren kann, dass sie so klein geraten. Ich verstehe es halt auch nicht, weil ich habe mir ja von denen die schwarzen Numenor gehabt, weil ich fand die weniger so weniger krass drauf halt wie die. Weniger also Fantasy. Ist halt dezenter, genau. Und die sind einfach viel zu klein. Also die gehen gar nicht. Also das ist wirklich, und ich habe dir jetzt mal das Bild geschickt, das ist praktisch so ein von den Zinn-Dudes direkt neben dem Plastik und der Kopf ist halt einfach nochmal kleiner als von einem normalen Plastik-Rohan-Krieger und das kann es ja gar nicht sein. Wo hast du mir das geschickt? Ich hatte sie jetzt auf Facebook geschickt, okay. Beim Messenger. Einen Moment, habe ich da. Ja, es ist halt irgendwie, das ist so weit weg, finde ich. Das ist einfach schon sehr weit weg, wie sich das Ganze entwickelt, in welche Richtung das sie gehen. Und da sollten sie echt mal drüber überlegen, wieso. Weil sie kriegen ja jedes Mal die Kritik, dass alles zu dünn und zu klein ist. Und sie machen es wieder. Ja. Ja, also ich sage mal so, ich habe ja den, wie du schon sagst, es ist eine Entwicklung tatsächlich dahin. Also die ersten Modelle so, zum Beispiel den Furlong, den habe ich ja hier zugegeben, der Kopf von dem Pferd ist ein bisschen dünn. Aber ansonsten habe ich nichts mit dem, habe ich nichts gegen dieses Modell. Oder auch die Plünderer von den Goblins zu Fuß, die gehen eigentlich auch voll klar. Also die haben auch Modelle, wo ich sage, gut, die sind echt cool. Aber das, was dann letzter Zeit die hier, wie heißen sie, die das Auenland überfallen Die haben. Strolche. Genau, die Strolche sind anscheinend wieder ganz gut. Vielleicht liegt es aber bei dem auch daran, dass es einfach aus Resin ist, das Ganze. Weil ich muss halt auch einfach sagen, zum Beispiel, was mir extrem gut gefallen hat, sind die Mordor-Uruk-hai. Die habe ich zu Hause. Ja, Das waren die diese habe ich mir damals Ork-Tracker. auch. Ah, die muss ich mir gleich nochmal anschauen. Die haben mir total gut gefallen. Hast du diese Minas Tirith-Dudes eigentlich, die die haben? Nein, habe ich nicht. Weil das würde mich mal interessieren, ob die. Warte mal, ich gehe mal auf denen ihre Seite. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie die so drauf sind, von der Größe her. Varianz reinzubringen. Wäre vielleicht interessant, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Die sind von der Scale und alles sehr interessant, Mordor Urukais. Die gefallen mir ganz gut. Die sind zwar ganz knapp an der Grenze zu schlank, also so, dass du jetzt sagst, okay, na, sind's vielleicht, aber das ist gerade noch gut drin und bringt auch eine recht coole Varianz rein, weil ich finde, die erinnern mich immer extrem an Shadow of Mordor. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gespielt hast. Nee, aber einiges davon gehört. Auf jeden Fall, das erinnert mich von der Optik sehr stark dann und das finde ich auch nicht schlecht. Aber wo sie es dann wieder total versaut haben, sind diese steinewerfenden Haradrim, die einfach mal einen ganzen Kopf kleiner sind als die Originale. Echt? Das ist. Die kannst du fast nicht miteinander vergleichen von der Optik her. War schade, weil da hatte ich mir mal überlegt gehabt, ob ich mir welche hole und die einfach zu normalen Kriegern umbaue, um ein bisschen Varianz reinzubringen. Du Aber kann, okay, dann lasse ich die das habe ich mal. als Video drin. Also du kannst da mal schauen bei unserem Kanal. Die alternativen Haradrim habe ich drinnen. Ah, okay, gucke ich mir mal an. Man Also. merkt schon, also. Ich suche gerade die Mordor-Uruk-hai, die die da haben. Björn? Ich meine, ganz, Ja? Okay. ja. Ich bin War gerade am Gucken. gerade zu ruhig drum. Ah, ich finde die gerade gar nicht, diese Ich Mordor-Uruk-hai. schick's da dann einmal, ich schick's da dann einmal. Ja, also sagen wir mal so, ich habe jetzt mal gerade durchguckt, was mich interessieren würde, wäre tatsächlich dieser eine Dude, der da von hinten erstochen wird. So, irgendwie, ich finde das Modell einfach ganz Du lustig, so meinst von so das einem. Halloween-Special da, der Richtig. Waldläufer? Mhm. Genau. Ach, und was ich auch sehr mag, ist dieser Faramir gerüstet zu Fuß. Der ist aber auch richtig gut gelungen, muss ich sagen. Der Ja. erinnert, der passt perfekt zum Captain of Sicilian Modell. Richtig, genau. Und das Gesicht ist auch echt gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, das ist ein richtig gutes Modell. Das kann ich wirklich weiterempfehlen. Ich habe jetzt noch die Söhne Eols zu Fuß habe ich noch 3 Stück zu Hause. Die habe Die ich mir habe ich aber noch nicht auch. genau angeschaut. Die Die sind sind aber, okay. glaube Die ich, ganz sind cool. okay. Wer mir noch extrem gut gefällt von ihnen, ist der Helm Hammerhand zu Fuß. Das ist eins der schönsten Modelle, das ich Ewigkeiten gehabt habe. Der ist von den Details und alles so schön gelungen, das glaubst du gar nicht. Das ist ein Wahnsinn. Über den kann ich wirklich nur schwärmen. Ich muss halt sagen, ich finde es immer schade bei Unreleased, wenn die Scale einfach zu klein ist, weil die haben teilweise richtig coole Ideen. Und dann Und passt es ich nicht finde es. dazu. Ja, und ich finde es auch schön, wenn man mal so ein Modell nehmen kann, um Varianz in die Truppen reinzubringen. Absolut. Also, und sei es halt wirklich nur, dass man jetzt so sagt, gut, ich nehme jetzt, sag mal, wo haben wir jetzt hier diese Minas Tirith-Dudes? Ach, da habe ich den Helm Hammerhand, den Nestie Progenitor. Ist Genau. das wahrscheinlich? Wobei das GW-Modell natürlich auch fantastisch ist. Natürlich, aber ich muss auch sagen, dass der überhaupt nicht zu dem von GW passt, weil GW hat, also Unrealist hat ihn ja eher gemacht wie die Statue und GW hat ihn ja, finde ich, deutlich lebendiger noch fast ausschauen lassen. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ja, also ich bin mal gespannt, wann ich mal gegen Helm Hammerhand darf. Der ist, finde ich, vom Profil her ziemlich geil. Er ist halt natürlich auch eingeschränkt, aber Das ist halt die einzige Problematik, dass du nur sehr eingeschränkt spielen kannst. Aber ich finde es ganz cool, dass du eigentlich königliche Wachen mit K5 spielen kannst bei ihm. ja, also ich finde es halt cool, dass man Rohan, sagen wir mal so, wenn du Reiter hast, sagen wir mal so 10, 12 Stück oder so, dann hast du vielleicht noch 5, 6 königliche Wachen und auch noch einige Sachen zu Fuß. Und dann hast du so viel Varianz eigentlich, wie du mit Rohan spielen kannst. Du kannst mit Eol dem Jungen spielen, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du mit Helm Hammerhand Wobei spielst. mit Eol den Oder. Jungen musst du die Söhne spielen. Ja, genau, deswegen meine ich ja. Dann spielst du Eol den Jungen und hast noch irgendwie 2, 3 Söhne Eols. Da hoffe ich auch mal, dass er irgendwann nochmal spielbarer wird. Ja, wobei ich muss sagen, ich finde Eol eigentlich ziemlich cool. Ja, Er ist halt schon. keine High-Competitive Armee, aber so finde ich ihn eigentlich ganz gut. Kann man lassen. Ja, ist High Competitive? Nee, kann. Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe ihn jetzt tatsächlich probiert, aber ich glaube, er kann ganz cool sein. Also, vor allem, wenn du musst ihn halt mit Gondor verbünden. Ja, mit Gondor kannst du halt nur mit einem König spielen. Oder mit einem Hauptmann auf Pferd. Oder mit einem, was halt auch cool ist, wenn du ihn verbündest mit einer. Ich würde dann immer den Ritter des Weißen Turms, weil dann hast du ein zweites Modell, was Hieb kann, mit drinne. Okay, ja, ist auch eine Sache. Was ich halt, also sobald du halt Eol spielst, bist du so angewiesen auf ein einziges Heldenmodell. Das ist Ja. halt die Problematik, was ich ein bisschen sehe, weil wenn du den jetzt sozusagen lähmst, dann ist auch sein Heldentum eigentlich unnötig und so weiter. Ja, da ist halt, du spielst den halt tatsächlich auf niedrigen Punkten. Also ich hätte so gesagt, so 550, 555, wie seid ihr jetzt in Bayern? So bis dahin würde ich mal sagen, kann man den ganz gut spielen, weil dann hast du halt die Möglichkeit, dann kannst du sagen, gut, du spielst den, du spielst den, du kannst ein Ritter des Weißen Turms spielen, vielleicht noch einen König oder einen Hauptmann, beritten zu Fuß. Also nee, beritten halt, ne? Und den Rest packst du halt voll mit irgendwelchen Truppen. Und dann viel mehr kannst du aber auch nicht machen. Und wenn du auf höhere Punktzahl gehst, dann packst du halt, was weiß ich, bei 600 Punkten halt noch so 3, 4 Söhne Eols mehr rein. Du musst halt gucken, dass Eol eben nicht dir stirbt, aber Die Frage ist ja. halt auch, welchen Weg du dann gehst. Die Problematik, was ich halt allgemein sehe, du kannst mit Eol weder gut auf Infanterie gehen, noch richtig gut auf Kavallerie, wenn du nicht, weil du einfach den K-Bonus nicht hast. Jo, ich würde halt einfach sagen, gut, du machst in der Mitte, machst du. Ich muss dann sagen, das ist kompetitiv, das ist jetzt wirklich sehr thematisch. Du wirst halt in der Front vorne Wachen des Hofes des Bruns nehmen mit V7, die praktisch dein Zentrum halten. Hinten dran halt dann, was weiß ich, Waldläufer oder sonst irgendwas. Und wirst dann sagen, gut, du hast halt, keine Ahnung, 3 oder 4 von den Söhnen Eols zusammen mit Eol selbst, die halt entweder an den Flanken rasieren oder sich um irgendwelche fetten Helden kümmern oder sonst was. Das kann ganz cool sein. Du kannst ja theoretisch auch sagen, du packst eine Speerschleuder von Gondor rein irgendwie. Also so ein bisschen Varianz hast du eigentlich schon tatsächlich. Ich glaube, diese Liste kann in sich, sie ist jetzt nicht mega krass, aber du hast den Vorteil, dass du bei Gondor einige Sachen hast, die auch ziemlich gut sind. Du hast die guten Truppen von Gondor, du hast zwei gute Helden und ich muss sagen, ich meine, du kannst ja auch so einen Jäger des Königs bei Rohan spielen. Ist ja jetzt auch nicht gerade das schlechteste Modell. Und das Ja, das stimmt. unspaßigste, sagen wir es Das so. stimmt. Also, es wäre halt ganz cool, wenn du noch irgendwie Special-Modell hättest bei Rohan. Keine Ahnung, sowas wie Krimbold. Das wäre mega. So Krimbold zusammen mit Eol dem Jungen. Aber ich hoffe mal, dass da vielleicht immer noch mal was kommt. Wir Wobei werden Rohan ja sehen. schon super viel hat. Eben Rohan ist ja nicht unbedingt das, was sich noch Sorgen machen muss um Varianz oder sonst irgendwas. Du kannst Rohan schon auf so viele Arten spielen. Aber ich sehe es zu selten, muss ich sagen. Also ich würde mir wünschen, Rohan Ich will es ja jetzt demnächst auch mal versuchen. Ich Ich kann, würde ich glaube, ich kann da sogar sagen, wieso du Rohan so selten siehst. hau raus. Weil es zu risikoreich sind. Rohan ist so eine richtige, entweder sie mäht den Gegner weg, oder du wirst weggemäht. Es gibt nichts dazwischen. Das ist eine Armee, die was in einer Runde den Gegner theoretisch weghauen kann. Aber wenn du ein Pech hast, bist du in der ersten Runde futsch. Ja, also weiß nicht, ich muss sagen, da fehlt mir tatsächlich noch so ein bisschen die Erfahrung, was Rohan selbst angeht. Halt, ich bin ein riesen Rohan-Fan und ich spiele es auch Also wirklich, wirklich gern. mich reizt tatsächlich auch mal. Es ist auch eigentlich meine absolute Lieblingsarmee und ich weiß auch, was sie auf einem Turnier anrichten kann. Aber du musst so viel Glück haben, dass du nicht gegen den der Gegner muss stimmen. Du musst einen verhältnismäßig immobilen Gegner haben, weil du magst es gar nicht, wenn der Gegner einfach die Chance hat, dich leicht anzugreifen. Ja, Und Unglücksregion. zum Beispiel, die sind ganz gefährlich für eine richtige Rohan-Armee, weil die können halt, wenn die gut spielen und so, sind die sehr schwer einzuschätzen, wie weit sie sich bewegen. Und allgemein kann es halt schnell nach hinten losgehen, wenn die Helden brechen. Du hast relativ geringe K und alles. Wenn da zwei, drei Helden sterben, ist die Armee tot. Ja, also ich glaube, es hängt aber auch so ein bisschen, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du Rohan spielst. Also ob du es im Bündnis jetzt spielst, ich glaube, das verändert das Ganze dann auch nochmal. Aber Rohan ist halt klar keine hohe Verteidigung und jetzt nicht auch nicht gerade immer das, also es ist kein Vergleich jetzt zum Beispiel zu Gondor. Dafür hat es andere Qualitäten unter Umständen mal. Oder jetzt, selbst wenn du es jetzt halt, wie gesagt, ich möchte Rohan nicht schlecht reden, weil ich finde es einfach eine Ja. geniale Armee. Aber jetzt im Vergleich mit zum Beispiel Bruchtal, Rittern, hast du halt eine ganz andere, wie soll ich sagen, ein ganz anderes Spielgeschehen. Der Bruchtal-Ritter mit V6 stirbt da nicht zwingend gleich. Der hat einen starken Beschuss, dass er wegkommt. Du hast auf jeden Fall die höhere K. K4 von den Rohan-Reitern ist halt sehr schneller mal Nur ein gleichgesetzt. K3. Oder halt dann, wenn du nicht den Roll-Off gewinnst, dann nur ein K3, ja. Genau. Und das ist halt fatal. Andererseits kannst du fast, meiner Meinung nach, das ist eine Philosophie, weil viele sagen, dass sie spielen nur königliche Wachen. Das finde ich wieder nicht, weil die Armee funktioniert nicht, wenn du nicht die Beschusshoheit hast. Ich hätte auch keinen Bock, nur königliche Waren sollen, weißt du, was die kosten? Ja. Ja, aber es gibt Leute, die das machen. Ich kenne Leute, die was nur königliche Wachen spielen und ich muss sagen, ich finde das einfach, die Armee ist stark, wenn du den richtigen Gegner hast. Aber wenn du dir die Möglichkeit auf den Bogenbeschuss auch noch rausnimmst, dann kann sich der Ja. Gegner so einbunkern, wie er möchte und knackt dich dann einfach weg. Ja, also sagen wir es mal so, was ich cool finde, du kannst Rohan, ich glaube, du kannst Rohan kompetitiv. Ich glaube, das geht schon. Na, auf jeden Fall, ich hab Rohan schon gespielt und ich habe auch gute Siege damit gemacht und so weiter. Also das möchte ich ja nicht sagen. Aber ja, man muss halt, ich glaube, es ist aber nicht die einfachste spielen. Du musst vor allem extrem viel Erfahrung damit haben und wissen, wo gehst du jetzt rein und wo nicht. Und das ist halt wirklich eine schwere Entscheidung bei Rohan, weil da kann eine Entscheidung, wenn du eine Runde zu lange wartest oder einmal eine Runde nicht angegriffen hast, kann das ganze Spiel entscheiden. Ja, und tatsächlich ist es manchmal, oder es ist eigentlich bei jeder Armee, dass es. Oder einfach ein bisschen mit zu üben. Das habe ich jetzt zum Beispiel beim Turnier auch gemerkt mit Isengard. Ich habe es das erste Mal seit, boah, ich glaube. Also Marburg war ja vorher nochmal so, habe ich zwei Spiele gehabt, aber das waren die einzigen Spiele vorher. Ich glaube, ich habe vorher so vier Spiele mal gehabt damit, aber davor habe ich nie mit Armbrüsten gespielt gehabt. Schon lange nicht mehr. Also ich habe schon lange nicht mehr mit bösem Beschuss überhaupt gespielt. Ich habe ja die ganze Moria gehabt, die haben überhaupt keinen Beschuss gehabt. Und dann waren das tatsächlich, waren so ein paar Momente gewesen, wo ich dann im Turnier gemerkt habe, ach, gucke mal da. Das muss ich aber auch sagen, ich spiele eigentlich fast immer mit Beschuss. Also ich bin ganz selten, dass ich ohne Beschuss spiele. Und letztens habe ich dann mit einer Mordor-Liste gespielt, nur mit Morana und einem schwarzen Numenora und halt Helden dazu. Ich war das echt nicht gewohnt, wie sehr ich eigentlich in Zugzwang bin. Ja, aber das sagt die, das Problem ist, das kann dir halt auch mal, wenn du bei Isengard passiert, du halt wirklich nur, wenn du Armbrust halt hast und der Gegner hat, was weiß ich, zum Beispiel, jetzt war das letzte Spiel dann Zirdan gehabt und ganz viele Elbenbögen. Da bist du auch super schnell im Zugzwang und denkst dir so, ja super, da bringen mir die Armbrüste halt nicht so viel im Beschussduell. Ja. Naja, aber wie gesagt, das wird auch mal so ein Ding sein, was ich mal ein bisschen ausprobieren will. Ich find Rohan sehr spannend. Ich mag den Stil auch und es gibt auch einige Modelle, die ich sehr, sehr hübsch finde bei Rohan. Das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, was man sich da weiter mal anschauen könnte. Da werde ich auf jeden Fall dich weiter auf dem Stand halten, wie es aussieht. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich 1 Stunde 15 geredet. Ich glaube, für den ersten Versuch sollte das mal reichen. Ja, genau. Also, wenn wir ein Thema haben, ganz viel auf der Halde. Wir haben Kein gesagt, wir Problem, werden es auch die gibt. nächsten Tage noch filmen und so weiter. Also ihr braucht euch keine Sorgen Ja. machen. Ich bin nur jetzt auch schon am Aufbruch, weil mein Hund nebenbei ist schon am Durchdrehen. Der will unbedingt Aufmerksamkeit. Nee. Ja, dann gibt es eben auf jeden Fall mal die Aufmerksamkeit. Denke, wir hören ja sowieso die Tage einfach nochmal voneinander. Genau. Dann schauen wir mal, dann werde ich, dann mache ich mir, glaube ich, nö, ist noch nicht Essenszeit, aber dann kann ich jetzt nochmal ein bisschen Green Stuff losmachen. Hey. Nein, ich muss sagen, ich bin gut weitergekommen. Ich habe hab die gesamte Grundfarbe für den Streitwagen fertig. Ich werde den, glaube ich, die nächsten 1, 2 Tage fertig kriegen. Ja, das ist doch eigentlich cool. Gut. Ähm, ich Ja. würde, ich würde einmal alle Zuschauer bitten, sagt uns Bescheid, wie war der Stream für euch? Also Stream, wie war der Podcast für euch? Hat euch das Ganze gefallen? Wie gefällt euch dieses zwanglose Plappern eigentlich? Also dieses, ohne jetzt ein gewisses Thema verpflichtend zu haben? Da würden wir uns natürlich über euer Feedback freuen. Ja, sonst möchtest du noch was sagen? Das wollte ich gerade sagen, wenn es mal technisch nicht klappt, da werde ich jetzt einfach dann nochmal schauen. Ja, mal schauen, wie schnell ich hier jetzt ein neues Mikro organisiert bekomme. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es von der Qualität her ist. Und ich wünsche euch noch allen viel Spaß beim Bemalen und beim Listenschreiben, weil Spielen ist ja jetzt erstmal nicht mehr so angesagt. Genau. Und zu guter Letzt möchte ich den Podcast schließen mit: Und was ist mit dem zweiten Frühstück? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.